Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitagnacht, Freitemennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Julia. Julia ist 33. Hallo Julia. Hallo Domian. Wo bist du? In Köln? Nee, das klingt so. Es klang gerade ganz verrauscht. Du stehst nicht irgendwo auf der Straße? Nein, ich bin zu Hause. Ah ja, dann liegt's an der Leitung. Julia aus Köln. Ja, hörst du mich jetzt gut? Ich höre dich sehr gut. Um was geht's? Es geht darum, dass ich dich, ich weiß jetzt nicht mehr wann, aber ungefähr, glaube ich, meine Tochter ist mittlerweile 7. Was für eine üble Leitung, obwohl du gerade um die Ecke hier bist. Ja, es ist mein Handy. Ja, wirklich. Also. Okay, ich habe dich circa vor 9 Jahren angerufen. Mhm. Da war ich im Rotlichtmilieu. Im Rotlichtmilieu? Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber anscheinend nicht. Na, mit diesem Stichwort noch nicht. Vor 9 Jahren im Rotlichtmilieu, da, was meinst du, mit wie vielen Frauen ich aus dem Rotlichtmilieu gesprochen habe? Aber sag mal ein paar nähere Daten. Ja, Daten sind ich konnte aus diesem Milieu nicht raus, weil ich zu der Zeit mit einem aus dem Geschäft zusammen war. Das ist halt eben, Julia, ich mache folgenden Vorschlag, das geht so nicht. Die Leitung ist katastrophal. Wir versuchen dich nochmal, wir rufen dich jetzt gleich nochmal neu an, in der Hoffnung, dass wir dich dann besser verstehen können. So geht's nicht. Okay? Okay. Du legst bitte auf und die Kollegen melden sich bei dir nochmal. Okay, alles klar. Jo, bis gleich. Was war denn das? So, wen habe ich hier? Frage ich meine Regie. René, 22. Guten Morgen, René. Ja, schönen guten Abend. Erstmal, ich hoffe, dass die Leitung bleibt, weil bei mir ist sie auch gerade schon zweimal weggebrochen. Ach so, ui. Die ist jetzt sehr gut. Ich kann dich sehr gut verstehen, René. Okay. René. Und zwar, es geht um Folgendes. Ich habe vor genau fast ein Jahr angerufen. Mhm. Und mein Problem war das, dass ich irgendwie enorme Angst hatte, mich bei Behörden zu melden, also sprich bei Termin da anwesend zu sein, und bin aufgrund dessen dann halt auch auf der Straße gelandet. Hab Termine vom Arbeitsamt nicht wahrgenommen und sowas. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich ja noch. Ich erinnere mich sogar sehr gut, weil ich weiß, dass meine Psychologen noch lange mit dir immer wieder Kontakt hatten. Genau, und darüber wollte ich reden. Das ist alles sehr gut verlaufen. Also damals, als du angerufen hast, soweit ich mich jetzt erinnere, war das dramatisch. Du warst obdachlos. Ja. Ne? Und kamst irgendwie nicht aus den Socken. Und wusstest nicht mal eine raus. Genau, ne? Also wenn ich dann einen Termin bekommen habe, bin ich da nicht hingegangen, und ich konnte mir selber nicht erklären, woran das jetzt genau lag, weil ich wusste ja, dass wenn ich jetzt zum Beispiel zum Arbeitsamt gehe oder was weiß ich, Hilfe bekomme. Mhm. Und irgendwas hat mich da gehemmt. Und auf jeden Fall du und das ganze Team, was halt mit dabei ist, das hat bald sehr lange mit dabei, also hat mich lange begleitet und hat mich dann auch motiviert, was konkret zu ändern. Und da haben sich dann zwei Zuschauer gemeldet und haben mir Geld geschickt. Mhm. Und von dem Geld habe ich dann gesagt, ja gut, du musst irgendwas machen. Wie viel Geld war das? 100 Euro waren das. Zusammen? Und zusammen 100 Euro, genau. Ja, ja. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit, direkt jetzt zu den Behörden zu gehen. Ja, und dann habe ich mir von den 100 Euro unter anderem einen Lappen und einen Putzeimer und so weiter geholt und habe dann angefangen, auf der Straße Autoscheiben und so weiter sauber zu machen. Ach so, vor Ampeln, wenn man so stehen bleibt? Genau, genau. Ne? Ja. Und ja, wie das der Zufall so wollte, bin ich dann auf einen jungen Mann getroffen, der hat sich selbstständig gemacht, auch mit eine Firma, die halt Autos wäscht und so weiter, an Anlagen und so weiter. Und der hat gesagt, ja, ich mache das so schnell und so gut. Dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und habe denen auch ein bisschen was von meinem Problem erzählt, warum ich das Ganze mache. Mhm. Und hat er gesagt, Mensch, ja, du scheinst halt gut zu machen, arbeitest du mal bei mir. Ja, das heißt, du hast deinen Job gekriegt dadurch? Ich habe dadurch einen Job bekommen, genau. Und ja, mittlerweile sieht so aus, ich habe meinen Führerschein damit machen können. Also ich verdiene jetzt auch nicht so schlecht. Das ist ein sehr kleiner Betrieb. Mhm. Also er packt selber auch mit Hand an. Und das läuft so gut, dass er sich wahrscheinlich auch jetzt im nächsten Jahr vergrößern wird. Und ich halt genug Geld verdiene, um mir meine Wohnung halt zu leisten. Wie gesagt, den Führerschein konnte ich machen. Mhm. Und ja, ich bin jetzt mittendrin im Leben. Das freut mich sehr, René. Ich habe das nämlich wirklich sehr gut in Erinnerung und du bist uns allen einmal sehr sympathisch vorgekommen und das war wirklich sehr traurig, dass du so abgerutscht warst. Und wenn dieser Anruf jetzt so eine Kettenreaktion ausgelöst hat, ist das natürlich grandios und ich freue mich wahnsinnig für dich, aber du hast natürlich auch was draus gemacht. Ja, du bist ja auch initiativ dann geworden. Und ich meine, von dem Geld dir einen Putzeimer und Waschlappen zu kaufen oder einen Schwamm, ist natürlich schon eine geniale Idee. Und ja, ich musste ja irgendwas finden, da ich ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt nicht so weit war, jetzt wirklich vor den Behörden vorzutreten, zumal ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Termine hatte, wo ich nicht da gewesen bin und dann halt erst mal einen unangenehmen Termin gehabt hätte. Und hast du denn im Moment, hast du eine Wohnung im Moment? Ich habe im Moment eine Wohnung, ja. Und das kannst du alles finanzieren, schon von dem Job, den du hast? Genau, das kann ich alles finanzieren. Vielleicht nochmal für die Leute, die sich nicht an damals erinnern. Warum bist du damals so abgerutscht? Also das hatte mehrere Gründe. Also angefangen hat es damit, dass ich mich mit meiner Mutter sehr gestritten hatte. Das war auch eine Geldsache. Ich bin vorher auch arbeiten gegangen und auf der Berufsschule gewesen. Mhm. Und dann haben wir uns so gezankt, weil sie hat mein Geld unterschlagen, das kam per Scheck nach Hause an und daraufhin haben wir uns, wie gesagt, gestritten und dann bin ich erstmal so gesehen weg gewesen. Mhm. Und da hatte ich schon die Angst, irgendwie das mit den Behörden zu regeln. Und ich konnte mir, und kann ich auch bis heute gar nicht wirklich erklären, warum das eigentlich so gewesen ist. Ja. Es war einfach immer eine Hemmung davor. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine, ich hatte zum Beispiel dann auch versucht, Hilfe von der Caritas anzunehmen. Hm. Und selbst da, ich stand dann vorm Gebäude immer mal wieder und ich weiß nicht, was mit mir los gewesen ist. Blockade. Ich habe irgendwie nicht geschafft rein. Genau, irgendeine Blockade. Ich weiß nicht, was es gewesen ist. Ja. Ne? Und Jetzt hast du, jetzt warst du einmal mal ganz tief unten, das kann man sagen. Und hast dich aus eigener Kraft mit kleiner Hilfe von außen wieder nach oben aufgerappelt. Was hast du aus dieser Zeit für dich jetzt gelernt? Ja, also in erster Linie, dass man sich vielleicht nicht immer so viel selber reinreden soll. Ich meine, dadurch macht man sich manchmal viel mehr Probleme, als man eigentlich hätte, ne? Mhm. Weil, wie gesagt, es wäre Hilfe gewesen und jetzt nicht irgendwie, also es wollte mir keiner was Böses und ich habe mich trotzdem irgendwie gesträubt und mittlerweile, ich meine, damit habe ich jetzt auch nicht mehr so große Probleme. Also die Termine, wenn ich mal was habe, dann kann ich das auch gut wahrnehmen und läuft dann auch alles ganz gut ab. Und die Behördenangst, das müssen wir wirklich dann nochmal so klar sagen. Du hast es gerade ja schon angedeutet. Es ging nicht darum, dass die Behörden etwas Böses von dir wollten. Im Gegenteil, die hätten dir Hilfe angeboten. Trotzdem hast du dich nicht getraut, dorthin zu gehen. Und dadurch bist du immer weiter nach unten abgesackt. Genau. Ne, so wie das der Kreislauf ist. Dann bin ich auf der Straße gelandet, bin dann auch nicht mehr zur Berufsschule gegangen. Mhm. Und dann kam das Arbeitsamt erstmal ins Spiel und ich wusste ja, ich wollte ja auch eigentlich was machen. Die hatten mir damals dann auch so eine Maßnahme angeboten, die ich hätte auch machen können. Mhm. Und Also wie auch immer, es ist jetzt gut gelaufen und großes Dankeschön an die Zuschauer, die dir da ein bisschen mit dem Geld unter die Arme gegriffen haben. Und großes Kompliment an dich, dass du so eine zündende Wirtschaftsidee und Geschäftsidee entwickelt hast. René, toll, dass du dich nochmal gemeldet hast. Finde ich sehr schön und eine tolle Geschichte ist das. Und weiterhin viel Erfolg und alles Gute und mache mir jetzt gar keine Sorgen mehr um dich. Das wird jetzt funktionieren. Ja. Also ich wollte auch nochmal einen ganz, ganz großen Dank an euch sagen, weil ich denke, dass ich das ohne euch so weit auch bestimmt nicht durchgezogen hätte, weil ihr habt ja immer wieder mal angerufen und den Stand der Dinge abgefragt und mich auch weiter motiviert und wie gesagt, die Zuschauer auch, die mir geholfen haben. Ich weiß bis heute leider auch nicht, wer es war. Und also, großen Dank. Wir freuen, auf jeden Fall freuen wir uns alle zusammen. Lieber René, danke und alles Gute wünsche ich dir. Ja, und noch eine schöne Weihnachtszeit. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Karin ist hier. Karin ist 57. Guten Morgen, Karin. Guten Morgen. Karin, um was geht's bei dir? Es geht um das Thema, was ihr am Mittwoch hattet, um eine verhängnisvolle Nacht. Ja, erzähl mal. Ja, es geht darum, ich bin jetzt 57 Jahre alt und habe einmal mit 34 Jahren und einmal mit 42 Jahren beide Ehemänner mitten in der Nacht am Herzinfarkt, dass die verstorben sind. Beide Ehemänner sind mitten in der Nacht am Herzinfarkt verstorben? Ja, bei dem ersten war das so, der war ein bisschen übergewichtig. Hatte der Arzt auch schon immer gesagt, dass er sehr aufpassen müsste, da er sonst mal einen Herzinfarkt kriegen würde. Und an dem Tag, wo das passiert ist, war er abends noch beim Arzt gewesen. Man hat auch noch ein EKG bei ihm gemacht. Und da war alles in Ordnung. Und man sagte, es wäre wohl eine verschleppte Grippe. Und dann kam er nach Hause und hatte aber so diese Nitrokapseln oder wie die heißen bei sich gehabt. Und da habe ich gesagt, musst du die denn nehmen jetzt, bevor wir ins Bett gehen? Nee, das brauchte er erst, wenn es ihm schlecht ginge. Und mitten in der Nacht, wie gesagt, ich habe das dann mitgekriegt, ist er noch einmal so hochgekommen, so im Bett und dann wieder zurück. Und dann bin ich ums Bett rum und habe Puls gefühlt und wie gesagt, da war er schon weg. Warst du denn schon leicht eingeschlafen gewesen? Ich war schon so leicht, ja, aber ich habe sowieso nicht so einen festen Schlaf. Ich kriege das eigentlich, also ich habe sofort mitgekriegt. Ne? Hat er sich aufgebäumt? Ja, der hat sich aufgebäumt, ist wieder zurück und ja, und dann war nichts mehr. Das war das erste Mal war da warst du 34. Da war ich 34. Dann habe ich meinen zweiten Mann dann kennengelernt und der war nicht schwergewichtig, sondern der war Alkoholiker gewesen und hatte dadurch auch schon sehr viel Schwierigkeiten. Und dem ging es morgens schlecht und dann habe ich den Arzt angerufen und der wollte nach der Sprechstunde vorbeikommen und kam aber dann nicht. Und ich hatte das irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich das im Gefühl gehabt. Und dann abends, wie gesagt, bin ich dann auch um 9:30 ins Bett gegangen. Und genauso, also als wenn ich das gleiche Spielchen wieder erlebe, wieder hochgekommen, zurückgefallen, dann bin ich noch schnell zu unserem Nachbarn gelaufen. Er hat sich auch aufgebäumt, so wie der erste. Aufgebäumt, geschrien einmal dabei und ist dann auch wieder zurückgefallen. Und dann bin ich schnell zu unserem Nachbarn gelaufen, weil der Arzt ist. Und der kam dann schnell und hat geguckt. Aber wie gesagt, es war auch nichts mehr zu machen. Aber das ist ja fatal, dass du zweimal fast das war auch sehr Identische erlebt hast. Ja. Hast du seitdem wieder einen neuen Partner? Ich bin jetzt seit 14 Jahren wieder verheiratet. Hat man da nicht die Angst, dass ganz so etwas... Ganz doll. Ja. Das belastet auch unser ganzes Leben eigentlich, ne? Weil wenn er jetzt mal sagt, ihm tut der Arm, er ist vom Beruf Masseur und dann tut ihm natürlich mal öfters der Arm weh oder so, dann frage ich natürlich gleich als erstes, ist es aber nicht das Herz, ne? Klar. Und da ist für ihn nicht schön und ne, und dann kommt ihm noch dazu, dass er Alkoholiker war. Auch. Das spielt dann eine Rolle damit. Dann frage ich, wenn mein Mann jetzt mal, was selten vorkommt, aber wenn wir mal unterwegs sind oder trinkt mal einen über den Durst, dann ist natürlich ewig ein bisschen Reibereien da. Achso, er ist auch Alkoholiker und trinkt... Nein, der ist kein Alkoholiker. Nee, nur wenn er dann mal was trinkt... Achso, ich habe so verstanden, dass er auch Alkoholiker war. Oder? Nee. Das ist nur, wie gesagt, weil man so angefasst ist, ne? Das ist eben, wie gesagt, dadurch bin ich auch psychisch ein bisschen angeschlagen. Ja, aber auch verständlicherweise, man zweimal sowas Krasses erlebt hat, also die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal passiert, ist wahrscheinlich 1 zu 1 Milliarde. Mhm. Aber dennoch hat man das natürlich so im Kopf und hat Angst davor einfach. Ja, muss ich sagen, ja. Auch selber, ich produziere das nicht auf meinen Mann nur alleine, sondern ich selber horche dann im mich immer rein. Ne? Ich denke immer dann, oh, tut dir jetzt vielleicht der Arm weh oder rast das Herz zu schnell oder... Als das damals das zweite Mal passiert ist, wie hast du denn das dann aufgefasst und wie hast du es empfunden? Ja, ich war ziemlich neben der Spur gewesen, ne? Also, aber ich habe viele Freunde gehabt, die mich dann unterstützt haben und das war schon ganz gut gewesen. Also dieses kam dir jetzt in den Sinn bei unserem Thema eine verhängnisvolle Nacht. Fiel mir dann sofort, das waren ja dann zwei verhängnisvolle Nächte bei dir, so kann man das ja sagen. Ja, mir fielen diese beiden Nächte, kam mir sofort alles wieder hoch. Ne? Ja. Also verbinden wir erstmal die ganz große Hoffnung gemeinsam, dass das nie wieder passieren wird. Ja, das hoffe ich auch. Ich bin fast 100% sicher, dass es so sein wird. Ja, das kann ja nun nicht nochmal ein drittes Mal passieren. Auf keinen Fall. Karin, danke für deinen Anruf. Ja. Alles Gute. Ich wollte noch sagen, dass ich deine Sendung super finde. Ich gucke die jede Nacht. Dankeschön, sehr nett von dir. Und wünsche, wie gesagt, auch frohe Festtage. Das wünsche ich dir auch von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Nächste Woche ist ja auch wieder eine Themennacht angesagt, wie immer in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Bei uns übrigens nächste Woche Donnerstag fällt diese Sendung aus. Donnerstag. Aber Mittwoch, da haben wir eine Themennacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema nächste Woche, unser Hauptthema, heißt Ich schäme mich für meinen Partner. Und ihr könnt euch sehr gerne schon für dieses Thema anmelden. Also, ich möchte gerne mich mit Leuten unterhalten, bei denen es genau so zutrifft, die sich nämlich für ihren Partner oder ihre Partnerin schämen, weil er zum Beispiel abartige Angewohnheiten hat oder weil er unsauber ist, weil er lügt und betrügt, weil er gewalttätig ist oder vielleicht weil er ein Verbrechen begangen hat. Also wenn ihr gerne nächste Woche in unserer Themensendung mit mir darüber sprechen wollt, über das Thema Ich schäme mich für meinen Partner, dann könnt ihr euch sehr gerne schon anmelden unter domian@wdr.de. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. 0800 220 50 50 und ich bin verbunden mit Janine, die ist 23. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Janine, um was geht's bei dir? Ja, ich möchte gerne über meine Vorliebe reden mit dir. Ich habe es endlich mal geschafft, ja. Und es war, es ist nicht gewöhnlich, ja. Ich stehe auf ekelhafte Körpergerüche. Auf ekelhafte Körpergerüche? Das für die normalen Menschen, sag ich jetzt mal, als ekelhaft empfunden wird. Ja. Zum Beispiel? Also Schweiß. Schweißfüße? Also Schweiß, alles was Geruch hat, ja. Mhm. Ungewaschen, ich wasche mich nicht gerne. Bei dir selbst auch nicht? Du stehst bei dir selbst auch auf Schweißgerüche? Genau. Und bei Männern auch? Bei Männern auch besonders, ja. Besonders? Ja. Also je ungewaschener ein Mann ist, desto sexuell attraktiver ist er für dich. Ja, ich stufe es auch schon in meine Sexualität ein, ja. Also ansonsten sonst würde ich jetzt eher sagen, dass es mich, ich weiß nicht, wie ich das, ein schönes Gefühl, sag ich mal, ja. Also, wenn ich in der Bahn sitze und da okay, man stinkt so richtig wie ein alter genau, Bär, genau, dann ist das genau dein Ding. Das ist total, also ich fühle mich wohl, ja. Also und Schweiß, dieses okay. Und Wohlige möchte ich auch vielleicht mal also mit Sex ausprobieren. Ich hatte es zwar noch nicht in der Art. Ach, du hast noch nie, du hast noch nie Sex mit einem stinkenden Mann? Genau, das hatte ich leider nicht. Aber das lässt sich doch arrangieren. Es gibt da genügend Typen, die sich nur gerade nicht so toll reinigen. Und. Ja, aber ich bin noch jung. Ich sehe jetzt auch nicht gerade schlecht aus, ja. Mhm. Und finde halt diese Kontakte nicht, ja. Ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll. Ich war jetzt mal im Swingerclub. Ja, aber findet man im Netz nicht alle möglichen Wege, Kontakte zu allen. Ja, ich will es mir auch selbst nicht irgendwie... Also ich will es nicht zugeben, ja. Also es ist noch nie ausgelebt worden? Es ist in der Sexhinsicht noch nicht ausgelebt worden. Okay, also jetzt haben wir... Eigen, ja. Okay, jetzt waren wir bei dem Thema Schweiß in allen Varianten. Je älter der Schweiß, desto attraktiver für dich. Ja. Sei das Achselschweiß, sei das Fußschweiß, alles dein Ding. Auch im Intimbereich, ja. Ja. All solche Sachen. Also ich mag es auch, wenn meine Scheide etwas mehr riecht, ne? Ja. Oder, ne? Wie oft wäschst du dich denn? Also jetzt zur Zeit bin ich ja arbeitslos. In der Zeit sitze ich eigentlich nur zu Hause und ich sag jetzt mal so jede 2 Wochen einmal. Alle 2 Wochen einmal? Ja. Wie gut, dass du nicht meine Nachbarin bist und wir uns ab und zu begegnen. Da würde ich ja laufen. Oh, oh. Nee, ich wohne im Haus, das kriegt nicht so jeder mit. Und einkaufen ist es ein bisschen, dann tut man sich ein bisschen Deo drauf, aber man weiß halt, dass man nicht gewaschen ist. Ne? Und das, ich weiß, es ist nicht, es ist krank, ich weiß. Ich würde mir auch eigentlich gar nicht selbst zugestehen, ja. Findest aber du das denn auch anziehend, wenn Frauen nach Schweiß riechen? Also jetzt so meine Erfahrungen in der Bahn jetzt zum Beispiel, das macht mich jetzt, also es neigt mich jetzt nicht ab, so gesagt, ne? Also es neigt dich nicht, also aber es zieht sich nicht besonders an. Nein, ich stehe nicht auf den weiblichen Körper, ja. Deswegen. Deshalb ist es nicht so in erster Linie dein. Verstehe. Genau. So, jetzt haben wir über Schweiß gesprochen. Gibt es noch einen Ekelgeruch bei einem Menschen, der dich anzieht? Ich glaube. Jetzt, kannst du alles sagen. Nun reden wir hier ganz offen. Ja, Mundgeruch. Ja, also, schrecklich. Ja, ehrlich? Also wenn jemand so richtig wie so ein alter Ochse aus dem Mund stinkt. Ja, wir hatten früher alter Ochse einen Lehrer. Wir hatten früher einen Lehrer. Ja. Ich darf jetzt nicht den Namen. Nein, natürlich nicht. Lieber Himmel. Wenn er mit mir gesprochen hat, haben alle sonst immer, wenn die mit denen gesprochen haben, ich kauf dir mal Zahnpasta zu Weihnachten oder so. Und ich habe aber du hingst an seinen Lippen. Mitgeredet. Ich habe nur mitgeredet und gesagt, ich finde es auch total ekelhaft, obwohl es gar nicht so war. Ne? Also sonst habe ich jetzt so mit Mundgeruch jetzt keine Probleme, sagen wir mal so. Putzt du dir denn selbst auch nicht die Zähne? Selten, ganz selten. Halt, wenn ich es nur muss. Ne? Das ist ja schon pervers. Ja, es liegt wahrscheinlich an meiner Kindheit. Ne? Ich wollte gerade fragen, wie war das zu Hause? Haben deine Eltern darauf nicht geachtet? Doch, meine Mutter war sehr, sehr hygienisch. Ja. Zu hygienisch sagen, vielleicht sogar? Zu hygienisch, ja. Sie hat mich mehrmals am Tag gewaschen, obwohl es gar nicht nötig war. Meine Haut war aufgeschlürft durch dieses dauernde Waschen. Ja, der Talg hat sich nicht gebildet. Ich habe eine ganz trockene Haut gehabt. Sie hat mich angemotzt, angeschrien, wenn ich vom Sport also spitzend ankam oder hingefallen bin und meine Hose dreckig war. Sie hat mich sofort... Also, wie bist du von einem Extrem ins andere quasi geschlittert? Ja, ich denke mal, es liegt daran, ja. Ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet. Das ist echt eine krasse Überwindung jetzt gerade für mich, ne? Hast du, ich wag's gar nicht zu fragen, aber ich frage, hast du Freunde, enge Freunde? Nein, leider nicht. Also, ich hatte jetzt mal einen Freund halt, aber mit dem lief's auch nicht so gut. Der hatte mich auch geschlagen und alles und ja. Hast du dich während dieser Zeit, als du den Freund hattest, auch nicht gewaschen? Also doch. Ja, aber ich hab's ihm nie erzählt, ne? Also, dass ich darauf gestanden habe. Ja, aber du hast du, nein, hast du dich gewaschen? Ja, ich musste es. Das schon. Weil ich mich nicht getraut habe, es ihm zu erzählen, ja. Wenn, dann habe ich mal in unserer Partnerschaft mal den 4., 5. Tag halt nicht geduscht, ja. Aber das war halt wegen Zeit oder so, ja. Aber ich fand es natürlich auch wieder toll. Ne? Dann sagt er auch wieder, sollten wir mal duschen gehen oder so, weißt du. Deswegen musste ich es machen. Also ich kann es erst ausleben, jetzt seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr, ja. Durch die Arbeitslosigkeit. Kannst du es bei dir ausleben? Und durch meinen Ex-Freund, ja. Und weil du getrennt von ihm bist, so meinst du das? Genau. So. Es gibt keine enge Freundin, keine Freundin, Nee, alles früher, alles. Ich habe Kontakt abgebrochen durch auch meine Psyche, ja, weil ich auch nicht damit klarkomme, wie ich es ausleben kann, was ich machen kann, ja. Weil im Moment kann ich mir vorstellen, wenn du so drauf bist, wie du jetzt drauf bist, will ja auch kaum einer was mit dir zu tun haben, weil du einfach stinkst. Ja, ich glaube schon, ja. Also mich gucken die Leute schon ziemlich an, wenn ich einkaufen gehe oder so. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es bei dir in der Wohnung aussieht. Nicht so chaotisch, wie sie es jetzt vorstellen vielleicht. Aber also, du putzt doch auch nie. Doch, putzen schon. Das schon. Geht ja nur meinem Körper. Ja, so, ja. Meine Wohnung ist eigentlich normal. Hast du die Angst, dass du Läuse kriegst oder sowas? Nee, das hatte ich früher in der Kindheit. Man kriegt ja Läusen durch Ansteckung und nicht durch Unhygienischkeit. Ach so. Ne? Und ich bin ja nie mit Leuten. Ne? Aber weißt du, ich glaube, das geht bei dir weit über eine, ich sag mal, über einen Fetisch hinaus. Ein Fetisch, finde ich, kann man hinnehmen. Das ist halt so eine so eine Variante. Wie gesagt, ich würde es gerne mal ausprobieren, ne? Also ja, nein, aber bei dir geht es. Nein, was ich bedenklich finde bei dir ist. Vorliebe. Bitte? Es ist eine Vorliebe, sag ich jetzt mal. Ja, aber was ich bedenklich finde bei dir, dass das ja einhergeht schon mit einer großen seelischen Problematik. Du bist einsam, du bist völlig isoliert. Du hast irgendwas erzählt, dass da in der Vergangenheit offensichtlich auch einiges schiefgelaufen ist. Insofern kann ich da nicht nur drüber schmunzeln, sondern ich finde es auch... Ich gestehe es mir auch selbst ein. Ich weiß, dass es nicht normal ist, ja. Eben, da ist der Punkt, wo man... Das ist wirklich der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, da müsste man was machen. Das ist, da schadest du dir selbst zu sehr mit. Ich argumentiere es nicht moralisch. Das mach du, wie du willst. Stink, wie du willst. Das ist mir völlig wurscht. Aber ich hab Sorge, dass du dich isolierst und dass du da seelisch nicht gut rauskommst aus der Nummer. Willst du mal mit meiner Psychologin reden? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil... Ach, versuch's doch mal. Es ist ein kleines Gespräch. Könntest du mich vielleicht noch einen Rat geben, was ich vielleicht an die Situation ändern könnte, weil ich möchte ja auch normal sein und ich weiß, dass es ja unnormal ist. Ja. Jasmin, ich kann dir das auch sagen, was meine Psychologin dir wahrscheinlich nahe bringen würde. Ich würde an deiner Stelle zu einem Therapeuten gehen und dem das mal alles so erklären und darlegen, so wie du es mir gerade erzählt hast. Und dann soll der mal sich anfangen, mit dir zu beschäftigen, was da los ist. Du kannst zu jeder Zeit rausgehen, wenn es dir auf die Nerven geht. Aber mach einen Versuch. Vielleicht löst sich das Ganze auf und du kommst in eine für dich angenehmere Normalität zurück. Darf ich noch was erzählen? Bitte. Ich habe ja auch vom Swingerclub halt erzählt, ne? Mhm. Und das finde ich jetzt wichtig, das gehört eigentlich noch dazu. Da war ein älterer Mann halt, der war sowas von am Stinken, was natürlich für mich schön war. Und mit dem habe ich mich dann halt so die ganze Zeit unterhalten und so. Und der war eigentlich, das ist ein Gast halt, der so nicht wirklich da erwünscht ist, weil er halt so extrem riecht, ja. Er trinkt sich da nur was, er hat keinen Sex mit den Frauen, weil die ihn erst gar nicht ranlassen. Aber diesen älteren Mann, der ist jetzt, meine ich, 64, den würde ich auch vielleicht mal ranlassen, ne. Also wegen diesem Experiment, sage ich jetzt mal, ne. Okay. Weiß ja noch nicht. Okay, das ändert aber jetzt nichts an meinem Rat. Nein, ich wäre es auf jeden Fall jetzt mit ihrer die kann dir auch vielleicht noch ein paar Hinweise geben, wo du dich hinwenden könntest. Ich würde an der Stelle etwas unternehmen. Ich glaube, dass es für dich einfach so nicht gut ist. Ja? Ja. So, alles klar. Janine, dann legst du bitte auf und wirst zurückgerufen von Magdalena. Ich habe noch eine Frage. Kriege ich ein Autogramm vielleicht von dir? Wenn du der Psychologin gleich deine Anschrift nennst, dann ja. Okay, super nett. Alles Dankeschön. Gute. Tschüss. Jo, schöne Ciao. Weihnachtszeit noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Patrick. Patrick ist 25. Guten Morgen. Ja, Jürgen. Guten Morgen. Hallo, Patrick. Hallo, Jürgen. Was sagst du zu der Vorrednerin? Ja. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln. Ja. Kann ich jetzt nicht wirklich. Schon mal gehört sowas? Nein. Du wirst laufen gehen, wenn du sie sehen würdest. Ich würde definitiv laufen gehen, weil ich eigentlich eher der hygienische Mensch bin. Verstehe. Also das ist, also die Frau wäre absolut nichts für mich. Also ich glaube, das ist die Methode zur besten Verhütungsmethode. Ja, das ist der Erotik-Killer, ne? Für mich auch, wenn jemand. Also. Also absolut. Okay. Zu dir. Zu mir. Mein Thema ist jetzt nicht so amüsant, und zwar, ich hatte dich am Mittwoch schon angerufen zu der verhängnisvollen Nacht. Und zwar, gestern war ich auch schon in der Warteschleife, leider hat es nicht funktioniert. Und zwar. Aber wir haben nicht miteinander geredet am Mittwoch, nein. Nein, wir haben nicht miteinander geredet. Und zwar war es so, das war nicht direkt ein Nachterlebnis, aber kurz vor Nacht, das war um 11:30. Ich bin mit einem Freund Motorrad gefahren. Wir beide sind beide jetzt semi-professionell gefahren. Wir waren auch zusammen schon im Ausland, Spanien, Albacete und so weiter. Ihr seid mit einem Ford Motorrad gefahren? Bitte was? Ich habe es nicht verstanden. Was seid ihr gefahren? Mit einem? Semi-professionell Motorrad gefahren, also Rennstrecke, auch in Spanien, Albacete und so weiter. Also davon kannst du dir ungefähr ausmalen, dass wir relativ gut Motorrad fahren. Ja. So, und wir wohnen auch relativ nah. Zwei Leute. Zwei Leute wohnten auch relativ nah am Ort. Und ich hatte so meine Clique, mit der ich gefahren bin. Und er ist seit ungefähr 5 Jahren kein Motorrad mehr gefahren. Mhm. So, und hatte sich dann wieder ein Motorrad gekauft. Und seine ganze Familie und Freunde und so weiter haben ihn davon abgeraten, weil er immer so gefahren ist nach dem Motto Endzeitstimmung. Mhm. So, und wir sind, bei uns ist im Bergischen Land halt so eine bekannte Motorradstrecke. Ja. Und er hatte generell schon mit seiner Freundin relativ lange Clinch. Mhm. So, und das war ungefähr, ich weiß noch ziemlich ganz genau, 5:10 circa, hat er von seiner Freundin eine SMS bekommen. Er hat mit seiner Freundin zusammen gewohnt. Mhm. Und dann hat ihm die Freundin geschrieben, dass halt aus wäre. Mhm. So, und ich habe das nicht sofort gesehen, weil er hat mir die SMS nicht gezeigt. Und er war aber gerade bleich im Gesicht. Mhm. So, und danach sagt er zu uns, komm, lass uns doch ein bisschen fahren. Ja. So, und ich fragte ihn, was hast du denn? So, und der hat mir die Frage halt nicht beantwortet. Und da sind wir noch circa eine Dreiviertelstunde gefahren. Dann sind wir wieder an unseren alten Rastplatz gefahren. Und dann sagt er, pass mal auf, also was, es wird langsam dunkel. Du musst doch bestimmt nach Hause. So, dann sagte ich, ja. Dann sagte ich, fahre jetzt noch eine Viertelstunde und danach fahre ich nach Hause. Mhm. So, und dann habe ich meinen Helm wieder angezogen. Bevor ich mein Visier runtergeklappt hatte, sagte er, hör mal, nichts für ungut. Nur nichts für ungut? Nichts für ungut, und das war's. Nichts für ungut, und das war's. Und hat halt so ein bisschen gegrinst. Ja. Dann bist du gefahren. Na, dann bin ich gefahren. Ja. Mir auch des Weiteren nichts gedacht, weil ich von der ganzen Nummer mit seiner Freundin jetzt hier nichts wusste, auch mit dem SMS nichts wusste. Mhm. Eine Dreiviertelstunde später hat mich meine Motorradklicke angerufen und fragte, ob ich noch am Leben wäre. Mhm. So, ich habe das ein bisschen für den Spaß gehalten. Ich so, warum denn? Ja, pass mal auf, der Thomas ist gerade einer Landstraße entlang gefahren und da war eine Suzuki-Maschine, wir fahren beide exakt die gleiche Maschine. Mhm. Und da war halt ein Kennzeichen. Jetzt, die Ortskennzeichen ist mal egal, aber die beiden Buchstaben, die wir hatten am Kennzeichen, also die zweite Reihenfolge, die war bei uns genau umgekehrt. Mhm. Aber die zwei gleichen Buchstaben genau umgekehrt. Ja. So, und dann sagte ich, nee, wie du am Telefon hören kannst, ich lebe noch. Ja. So, und hab mir deswegen. Also hatten die deinen Freund gesehen? Die hatten meinen Freund gesehen, aber meine Motorradklicke kannte ihn nicht. Mhm. Was ist dann passiert? Ja, und am nächsten Morgen guckte ich bei uns bei der ortsansässigen Internetseite, gucke ich fast jeden Morgen nach, und da war ein schwerer Motorradunfall. Wieso fragt deine Clique dich, lebst du noch? Ganz einfach, weil die sind an der einer von denen ist an der Unfallstelle vorbeigefahren. Ja, aber dann musstest du doch schon wissen, da ist was Schlimmes passiert, und warum hast du erst am nächsten Morgen da? Nee, ich habe mir überhaupt nichts bei gedacht, weil die haben ein Motorrad gesehen mit einem also das gleiche Motorrad, was ich hatte, mit einem Kennzeichen, dessen Buchstabenreihenfolge genau umgekehrt war, mit zwei identischen Buchstaben, die ich auch im Kennzeichen habe. Aber das war nicht das Kennzeichen von deinem Freund? Doch. Doch. Das ja, aber da muss doch für dich schon klar gewesen sein, da ist was passiert. Komischerweise habe ich nicht dran gedacht. Komisch. So, ganz, ja, wie, ich, na gut, ja. Wie gesagt, und dann am anderen Morgen hast du gesehen, dass so, da was Schlimmes passiert ist. An anderen Morgen bin ich ins Internet gegangen, so, und habe diese Internetseite als Startseite bei mir. So, und da stand drin, schwerer Motorradunfall. Was war mit deinem Freund passiert? Richtig, bei uns in der Stadt. So, und dann hatte ich das gesehen. Und dann danach hatte ich seine Freundin angerufen. Mach's mal nicht so kompliziert. Was ist mit dem Freund passiert? Ja, ganz einfach. Und zwar, es ist eine gerade Landstraße. Hm. Und er ist laut Gutachten mit 180 km/h gegen diesen LKW gefahren. Auf gerader Strecke. Hat er es überlebt? Nein. Nein. Nein. So, das war letztes Jahr am 28. Juli. So, und er wurde sogar, weil der Unfall so schwer war, der war so schwerwiegend, dass sogar durch diesen Aufprall die Vorderachse des LKWs kaputt gegangen ist. Wie, durch einen Aufprall von hinten durch das Motorrad? Nein, nicht von hinten, das war ja ein Frontalzusammenstoß. Ach so, frontal. Das war ein Frontalzusammenstoß auf gerader Strecke. Mhm. So, laut Gutachten, wie gesagt, er 180, der LKW hatte knapp 70 drauf. Mhm. So, und laut Polizeigutachten sagten diese Geschwindigkeiten 70, 180, die kumulieren sich. Und daraus ergibt sich ungefähr eine Geschwindigkeit von 250 km/h. Ja, das ist natürlich ein ungeheurer Aufprall. Das heißt, der Freund war wirklich vor Ort schon direkt tot. Ja, sofort. Und sofort. Ihr gehst davon aus, dass das eine Selbsttötung war? Ja, definitiv. Das nämlich das, was ist dem, das kann, was ist dem Autofahrer passiert? Also dem LKW-Fahrer, also dem ist so gesehen nichts passiert. Er hat natürlich einen Schock davon getragen. Absolut, ja, klar. Ja, also mit denen haben wir sogar heute noch Kontakt, weil der ist halt ein Angestellter von einem Unternehmen, was bei uns halt im Ort auch ansässig ist. Hm. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist eigentlich, wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich genau immer an dieser Strecke vorbei. Hm. Wie eng war deine Beziehung zu diesem Mann? Sehr eng. Sehr eng. Wir hatten, es gibt ja diese Motorradkumpelschaften, mhm, und es gibt natürlich auch Freundschaften, wo man dann sagt, wo der eine sich natürlich dadurch infizieren lässt. Mhm. Er fährt die ganze Zeit Motorrad, er hatte auch immer eine Begeisterung fürs Motorradfahren, mhm, und er hatte ganz einfach gesagt, pass mal auf, ich habe auch mal wieder Bock da drauf. Mhm. So, und er war halt wirklich ein Endzeitfahrer und hatte sogar seine Suzuki, das war eine Suzuki 1000 GSX-R mit 180 PS, hat ihn noch mit Rätsel getuned und so weiter. Also was heißt Endzeitfahrer? Endzeitfahrer, das kannst du dir so vorstellen, dass sie die Kurven fahren und die Strecken fahren nach dem Motto, es interessiert mich nicht, was nach der nächsten Kurve kommt. Boah, das ist natürlich heftig. Also wir hassen solche Motorradfahrer als Autofahrer. Ja, das ist tatsächlich so. Aber Jürgen, ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, also ich fahre sehr, sehr sportlich. Ich fahre auch, ich muss auch zugeben, im Straßenverkehr mit Knieschleifen und sonst irgend sowas so. Aber ich fahre nie auf entgegengesetzte Fahrbahn etc. Aber was ich wirklich zum Schutz der Motorradfahrer sagen muss, sehr, sehr viele Autofahrer, sehr, sehr viele in Kurven, die schneiden die Kurven, die interessiert es nicht, wer da kommt und so weiter. Okay, müssen wir jetzt nicht weiter ausdiskutieren. Ich glaube, in der Regel sind die Motorradfahrer schuld an den schweren Unglücken. Also ich kriege immer das Grausen, wenn ich im Sommer durch die Eifel oder durchs Bergische Land hier fahre, um die mir entgegengebrettet kommen. Wie ist die Freundin mit dieser furchtbaren Nachricht umgegangen? Also wie gesagt, sie hat zwar mit ihm Schluss gemacht, aber trotzdem ist sie ist momentan auch noch in psychiatrischer Behandlung, weil sie halt Schuldgefühle. Natürlich. Beträgt. Also natürlich, eigentlich nicht, weil das völlig bescheuert ist, was er da gemacht hat, finde ich. Das ist richtig. Also ich sag mal, für jede Handlung ist jeder selbst verantwortlich. Ja, aber das Mädel ist natürlich klar, macht man sich dann Vorwürfe und denkt, mein Gott, ich bin schuld, und obwohl sie keine Schuld ist. Richtig, ganz genau. So, und das Schlimme war in der ganzen Geschichte noch, ich sag mal, die Eltern sind ziemlich christlich und die wollten eigentlich hier so ein bei der Beerdigung so einen Sarg haben, wo das Ganze offenbart ist. So, also, und wie wo das offenbart ist? Wie ja, also du hast am Altar, hast du den Sarg und der ist offen. Ach so, meinst du das, ja. Ah, ja, richtig, ganz genau. Aber bei ihm konnte das nicht geschehen, die Rettungs-, der RTW ist ja gekommen und die haben den komplett in dem Lederkombi samt Helm beerdigt. Weil die haben den Lederkombi aufgemacht, die haben den Helm aufgemacht und die haben gesagt, wenn wir jetzt den Lederkombi aufmachen, das macht keinen Sinn. So kaputt war. So. Und das nächste Schlimme ist, wir wollten, weil wie gesagt, der hat den katholischen Glauben und wir von der Motorradgemeinde, wir wollten, hatten zwei Vorhaben vor, wir wollten an den Grabsteinen schreiben lassen, die linke Hand zum Gruß. Das ist beim Motorradfahren halt so eine Floskel. Und wollten samt der ganzen Motorradklicke auch bei Personen, die ihn nicht kannten, also quasi letzte Ehre bei enthusiastischen Motorradfahrern, am Friedhof quasi letzte Ehre ergeben, mit dem Motorrädern da zu stehen und mit dem Auspuff halt zu grölen. Ja. So, und beides wurde uns vom Pfarrer komplett entsagt. Naja. Okay, damit kann man vielleicht auch leben mit der. Damit kann ich wirklich leben. Wollte die Familie das auch nicht? Bitte? Wollte die Familie das auch nicht? Nein, die hat uns unterstützt. Die hat uns unterstützt. Die hat gesagt, was er wollte, das ist Gesetz. Okay, so, also letztendlich ist es eine sehr, sehr, sehr furchtbare Geschichte und die ist natürlich eingebrannt wahrscheinlich bei dir für das ganze Leben, auch zu dem Thema Verhängnis. Also ich hab mit dem Motorradfahren aufgehört, bei dem Tag. Ja. Ich habe das Motorrad nicht mehr angepackt. Danke für den Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Und kann das gut verstehen, dass du diese Nacht wahrscheinlich dein Leben lang nicht vergessen wirst. Definitiv nicht. Definitiv nicht, das glaube ich. Alles Gute wünsche ich. Jürgen, ich danke dir. Moin. Tschüss, Patrick. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Und hier ist Regina. Regina ist 53. Hallo, Regina. Ja, hallo, Domian. Regina, dein Thema. Mein Thema ist die Nacht, als mein Bruder meinen Vater umgebracht hat. Dein Bruder hat deinen Vater umgebracht? Ja. Wann war das? 1995. In der Nacht vom 2. auf 3., wo der Feiertag dann ist. Und warum hat er das gemacht? Jo, ich glaube nicht, dass er das geplant hat. Es war Verkettung vieler, vieler Umstände und, na, wie soll ich das sagen? Mein Vater war nicht der Mensch, den man als Vater gerne gehabt hätte. Warum? Wie war er? Er war ein Trinker, gewalttätig und ein Vergewaltiger innerhalb der Familie. Er hat dich auch vergewaltigt? Sagen wir es mal so, sexueller Missbrauch hat stattgefunden über 9 Jahre. Seit dem 5. Lebensjahr bis zum 14. Danach bin ich zu Pflegeeltern. Mhm. Und ich weiß halt noch von 3 Geschwistern, ich habe insgesamt 7. Mhm. Und von 3 anderen weiß ich es halt, meine Schwester und noch 2 Jungs. Hat er das bei deinem Bruder auch gemacht, der ihn dann umgebracht hat? Nein. Also mein Bruder hat gesagt, nein, das wäre nicht passiert, nur er war halt der Jüngste und er hat vieles erfahren, warum seine Geschwister zu Pflegeeltern ins Heim gekommen sind, abgehauen sind. Mhm. Ich meine, ich bin ja auch abgehauen von zu Hause und erst danach zu Pflegeeltern und... Der Vater war zudem, du sagst, auch sehr gewalttätig. Ja, ja, ja. Das heißt, er hat euch alle sehr geschlagen, um nicht zu sagen misshandelt. Mehr als misshandelt. Mehr als misshandelt. Wenn er uns krankenhausreif geschlagen hat, dann wurden wir weggesperrt und durften halt über Wochen nicht zur Schule gehen. Aber er hat halt perfekte Zeugnisse erwartet. Das war die Rolle der Mutter. Die Rolle der Mutter, die war die Ernährerin. Die hat sich... 3, 4 Brutstellen. Mein Vater hat ja nur bis auf einem Bett gelegen. Ach so. Und die hat sich nicht... Brutstellen nach anderen verloren. Also er war nicht der Ernährer. Und ja, und sie hat sich nicht dazwischen geworfen und hat die Kinder nicht geschützt. Sie war ja auch ein Opfer. Mhm. Jetzt, sie beschützt. Jetzt erzähl mal, was genau in dieser Nacht passiert ist, wie es zu der Tötung kam. Ja, wie gesagt, mein Bruder war der Letzte, der noch zu Hause gewohnt hat und... Wie alt war dein Bruder da? Anfang 30. Mhm. Also Ende 20, Anfang 30. Mhm. Naja, es war halt... angeblich ein Tag, wo sie beide was getrunken hatten. Mein Bruder ist mittlerweile dann auch Alkoholiker gewesen und naja, hat sie ja permanent vor der Nase gesetzt gekriegt, von morgens bis abends. Mhm. Und dann sind sie in Streit geraten wegen einer verschütteten Graubensuppe, wo mein Vater ausgerastet ist und hat meinen Bruder beschuldigt, er würde auch mit der Mutter ins Bett gehen, er wäre das Letzte. Und dann ist mein Bruder ausgerastet und ja, und dann hat ihn erschlagen, ja, in der Wohnung. Erschlagen? Ja. Er hat keine Waffe, kein Messer, keinen Revolver oder so. Nein, er hat die Platte vom Tisch genommen, das war eine Marmorplatte, die hat er abgehoben in seiner Wut und hat auf ihn eingedroschen, bis er keinen Mucks mehr gegeben hat. Am anderen Tag bin ich dann in Berlin angekommen. Wer war denn zu dem Zeitpunkt noch in der Wohnung? Nur meine Mutter. Das heißt, die hat das mit angesehen? Naja, sie ist dann zu Nachbarn gerannt. Und da hat sie Babysitting gemacht und nun. Als dann die Polizei oder der Krankenwagen kam, war der Vater schon tot? Ja, der war tot. Es gab ja ein Bild in der Zeitung, in der WZ, sogar mit Hausnummer. Jeder konnte sehen, was da passiert ist und. Was ist dann mit deinem Bruder geschehen? Na, der ist erst weggelaufen. Total irritiert ist er durch Berlin gerannt. Hm. Oh, das war nicht gut. Naja, auf jeden Fall, er ist wieder zurückgekommen und hat sich der Sache gestellt. Die Kripo war im Haus, er hat sich gestellt der Sache. Zu was ist er verurteilt worden? Naja, das ist ja ein Ding, er ist zu 2,5 Jahren verurteilt worden, weil die Familiengeschichte so krass war, weil viele von meinen Geschwistern ausgesagt haben und... Findest du das Urteil zu milde? Nein, darum geht es nicht. Er hatte die Wahl gehabt, ins Gefängnis zu gehen oder halt in einer Psychiatrie sich behandeln zu lassen und seinen Alkoholismus und aber das hat länger gedauert als zu dem, was er eigentlich verurteilt worden ist von Zeitrahmen her. Ist er denn in eine Psychiatrie dann gegangen? Ja. Also er hat gar keinen Gefängnisaufenthalt angetreten, ist gleich in die Psychiatrie gegangen? Ja, das war das Urteil, das konnte er ausnehmen. Mhm. Wie lange war er dann in der Psychiatrie? Ja, ein paar Jahre, bis 2005. Mhm. Das war mittlerweile 10 Jahre. Mhm. Ist er? Und dann ist meine Mutter gestorben, der einzige Anhaltspunkt, den er hatte. Ja. Und da ist er total abgedreht, ist vor dem Wochenende, wie nennt man das, Urlaub oder so, von der Psychiatrie, nicht wieder zurück. Da haben sie ihn bei mir gesucht, mit der Kripo, und er ist nicht zurück. Und danach hat er den Rest dann im Gefängnis absetzen müssen, und seitdem suche ich ihn, weil ich nicht weiß, wie lange hat er danach noch bekommen. Ach so, du weißt gar nicht, was heute mit ihm los ist. Nein, nein, nein, ich suche ihn dauernd über Internet und. Das heißt, wahrscheinlich ist er draußen, ja. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Man kann ihn dann nicht lebenslang festhalten, also ich denke mir, dass er mittlerweile auf freiem Fuß ist, wo Ja, nochmal zurückzukommen auf die Tat. Das ist natürlich eine brutale, furchtbare Tat. Jemand was zuleide getan, und deswegen verstehe ich nicht. Das heißt, ich verstehe es doch, dass man in so einem Moment diesem Menschen gegenüber, also was mein Vater gewesen ist, dass man da so ausrasten kann und sein ganzes Leben aufs Spiel stellt irgendwie. Das verstehst du nicht. Oder gibt es einen Hauch von... Ich verstehe nicht, dass ein Mensch sowas zulassen kann, wie mein Vater, der einen Menschen so provozieren kann, obwohl er schon genug angerichtet hat. Also, ich frage nochmal anders. Hast du ein gewisses Verständnis für deinen Bruder? Ja. Ja. Absolut, ja. Das heißt, du verachtest ihn nicht, dass er den Vater umgebracht hat? Nein, um Gottes Willen. Wenn er es nicht gemacht hätte, wir hatten es ja früher schon vor. Wir haben ja schon als blöde kleine Kiddies, wir haben ja seine Mofa präpariert, da hat er sich nur einen Arm gebrochen, wir haben ihn Rattengift ins Bier getan, wir haben ja alles gemacht, irgendwie so primitiv. Da geht's ja gar nicht als Kind. Aber er hat ja immer alles überlebt. Dass die Familienverhältnisse katastrophal kaputt waren, zeugt ja auch das relativ milde Urteil, dass die Richter in einer gewissen Weise das eingeordnet haben, sagen wir so, und ihm auch die Möglichkeit gegeben haben, in eine Psychiatrie zu gehen. Naja, aber ich finde einfach, wenn man so überlegt, was man durch diesen Menschen, der das alles verursacht hat, kaputte Kinder. Der Vater. Und ja, kaputte Familienverhältnisse und Kinder im Heim, Kinder bei Pflegeeltern. Ich meine, gut, aus uns ist trotz allem, durch Hilfe von außen, ist aus jedem was geworden, wie man das so sagt im Leben, ne? Du sagtest gerade schon, wie viele Kinder insgesamt seid ihr? Ja, wir waren sieben. Sieben Kinder. Gestorben wir waren sieben, ja. Wie war dein Verhältnis zu der Mutter? Zu meiner Mutter, ich habe die geliebt abgöttisch, nur heute... Ich meine, ich habe sie 2005 auch in Tod begleitet. Ich bin bei ihr geblieben im Krankenhaus, habe so lange da geschlafen, bis sie eingeschlafen ist. Aber ich weiß nicht, ob man nur immer sagen kann, sie war lieb und nett oder ein Leben lang gearbeitet. Ich finde es so, ich habe selber drei Kinder und man muss die Kinder schützen. Schützen vor Menschen. Also sie war, wie du gerade sagst, sie war auch Opfer und hatte wahrscheinlich auch wahnsinnige Angst vor dem Vater und ist auch wahrscheinlich geschlagen worden. Ja. Und das reichlich, ja. Aber dennoch gibt es so eine Meinung, dass man sagt, eigentlich muss man die Kinder unbedingt schützen. Und absolut. Sie hätte auch damals zur Polizei gehen können. Naja, erst das. Wir waren ja auch bei der Polizei, wir waren auch vorgeladen beim Jugendamt. Und dann kam halt die Drohung, wenn du da was sagst, dann geht alles im Bach runter. Ich weiß nicht mehr, hin und aus, bitte halt den Mund, sag da nichts. Weil meine ältere Schwester hat dann, meinen Vater angezeigt. Und das war ein Jahr, bevor ich abgehauen bin von zu Hause, weil ich war ja erstmal auf Trebe, ich wusste ja nicht wohin, 14, weil ich so massiv bedroht worden bin von meinem Vater, also es ging wirklich um mein Leben. Ja, aber er ist dann angezeigt worden von der Schwester, was ist daraus wiederum geworden? Es ist niedergeschmettert worden und ich selber, ich war bei der Polizei mit 13, habe um Schutz gesucht, dann hieß es, wird sich nur rumtreiben, und das war auf den Dörfern so, da war nicht irgendwie... wie jetzt hier in der Stadt oder in Berlin oder jetzt, wo ich jetzt lebe. Das war damals nicht so, ne? Da hat man gedacht, das Mädel spinnt ein bisschen. Ja, klar, das war in der Zeit, das stimmt. Ein bisschen Spaß haben. Und dann haben die mich Standepede in diese Hölle zurückgefahren. Mein Vater hat nur drauf gewartet. Und kaum war die Polizei weg, da habe ich die Hölle auf Erden gehabt, ne? So wie du das ja schilderst, könnte man glauben, dass das der leibhaftige Teufel war, dein Vater. Ja, für mich ist es schon so, weil... Ich meine, wenn man so einen Mann erlebt hat, der sich Vater nennt... An diesen Mann hast du überhaupt keine gute Erinnerung? Nein. Es gibt eine Kleinigkeit mal, wo er nett zu dir oder zu euch war. Wenn er nett war, dann wusste ich, danach kommt gleich wieder was Schlimmes. Bloß nicht drauf einlassen, habe ich mir immer gedacht. bloß nicht drauf einlassen, irgendwie Dankbarkeit zeigen oder irgendwas. Je besser er sich gefühlt hat, umso mehr hat sich seine Brutalität oder sein sexuelle Bedürfnisse haben sich dadurch bestätigt, irgendwie, dass das alles okay ist. Es gab so lange, wie du es gerade gesagt hast, den sexuellen Missbrauch auch an deiner Person. Zudem an Gewalttaten, was ist deine schlimmste Erinnerung an ihn? Die schlimmste Erinnerung? Ja, das war die Nacht, bevor ich abgehauen bin, dass er mich bewusstlos geschlagen hat. Das ganze Zimmer war voller Blut und meine Mutter wollte nur das Bett überziehen. Die Mutter wollte das Bett überziehen? Ja, an einem Morgen. Hm. Wie alt warst du da? 14. 14. Hm. Und dann bin ich weg. Hm. Da hat meine Mutter mir noch 1,90 Mark gegeben, weil ich gesagt habe, ich komme nicht mehr nach Hause. Das hat sie dir so, damit du irgendwie über die Runden kommst, ein bisschen, einen Tag oder irgendwas kaufen kannst. 1,90 Mark. Ja, das werde ich nie vergessen. Hast du denn... Und das gesagt hätte, ich habe eine Tochter, die am Studieren ist. Ich hätte Gott und die Welt in den Hintern getreten, wenn mein Kind wehgetan hätte. Mhm. Als der Vater dann tot war, ja. Dann hat deine Mutter noch, doch Gott sei Dank, doch noch einige Jahre gelebt. Ja. Gab es da Gespräche über diese schlimme Vergangenheit zwischen dir und der Mutter oder zwischen euch und der Mutter? Sagen wir mal so, ich habe es probiert und habe mal versucht, sag Mama, wie war das damals für dich? Ne? Mhm. Weil es gab ja eine Nacht, der Alte hat uns ja immer aus dem Bett gezerrt, nachts im Winter, holt Bier, mhm. egal woher und auf den Dörfern. Mhm. Können Sie sich vielleicht vorstellen, dass es relativ selten ist, dass man nachts um zwei noch ein Bier kriegt? Mhm, natürlich. Und da hatte ich mal eine Nacht mit ihr drüber geredet, da sie uns wieder auf die Yacht geschickt hat nachts. Und dann fing sie an zu weinen und danach war das nie wieder ein Thema. Mhm. Und dann... Wahrscheinlich hat sie ihre große Schuld auch gespürt und konnte es gar nicht ausdrücken. Nee, ich denke, sie war ein großer Verdrängungskünstler und nicht sehr intelligent. Mhm. Weil Intelligenz gehört auch dazu, dass man das irgendwie realisiert, was ist los mit meinem Gegenüber. Ne? Warum erzählt mein Gegenüber mir sowas? Ja. Da würde ich mir doch mal... Regina, das ist so schön. Gedanken drüber machen, ne? Ja, das ist so wahnsinnig, was du das alles gerade erzählt hast. Möchtest du noch jetzt im Anschluss an unser Gespräch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Nee, ist nicht. Nee. Ich bin sowieso in Behandlung seit Jahren, weil es gibt ja halt so viele Sachen, die ich irgendwie mal irgendwie verarbeiten muss für mich selber, sonst könnte ich gar nicht so. Das glaube ich. Ich gerade mit Ihnen drüber geredet habe, ne? Ich wünsche dir dennoch alles Gute von Herzen und möge diese Vergangenheit immer weiter in weite Ferne rutschen, damit du damit nicht immer so belastet bist. Das wünsche ich dir. Ja, dann arbeite ich. Ja, alles Gute von Herzen. Ja, okay, ich danke Ihnen. Regina, tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist Jenny. Jenny ist 19. Guten Morgen, Jenny. Hallo, Jenny. Hallo, Damian. Das passiert mir auch schon mal beim Telefonieren, dass ich das dann verkehrt rum sage. Jenny, 19. Ja. Um was geht's? Es geht um meine momentan, um meinen Freund. Jetzt haben wir schon wieder so eine schreckliche Leitung, ich fasse es nicht. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Oh, Entschuldigung. Hallo? Ah, die Leitung, es wird immer schlimmer. Julia ist hier, Julia 33. Guten Morgen, Julia. Ja, hallo. Ja, Julia, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, sagen wir mal, das Thema von der Prostituierten in die normale Welt. Bist du die Julia vom Anfang? Ja, genau. Ach, das ist ja super. Ja, jetzt höre ich dich und kann dich sehr gut verstehen. Das ist ja prima. Ja, super. Also, wir hatten vor langer Zeit mal miteinander gesprochen. So hast du es mir vorhin erzählt. Genau. Und da warst du im Milieu tätig. Ja, genau. So. Und das war so ein Abend, wo ich dann total alleine war und verzweifelt war. Und ich wusste gar nicht, ich wollte so gerne aus diesem Milieu raus. Ich wusste einfach nur nicht wie. Mhm. Und da habe ich einfach seine Sendung gehört und ich wollte einfach nur alles loswerden. Ja. Mittlerweile wollte ich einfach nur mit dem Anruf ganz, ganz, ganz vielen Frauen in dem Milieu mal Mut geben. Es gibt so ein Gesetz in diesem rotlichen Milieu, in Freier darf man sich nicht verlieben. Ja? Oh, weia. Jetzt ist die Leitung schon wieder kaputt. Ich fasse es nicht. Ja, jetzt geht's gerade nochmal. Also ja. es gibt das Gesetz, dass man sich nicht in den Freier verlieben darf. Ja, genau. Mhm. Also küssen und verlieben, also geht gar nicht. Mhm. Und mir ist es aber halt eben passiert, dass ich mich in einen verliebt habe, der mich aus diesem Haus einmal die Woche immer wieder rausgeholt hat, mit mir ins Kino gegangen ist, essen gegangen ist und. Wir haben ganz viele normale Sachen gemacht. Ja. Und da hat er mich rausgeholt. Achso, das war quasi dein Retter dann, dieser Feuer. Jetzt kriegen wir den Wusch wieder. Genau. Also ja. Ich will dieses Haus jetzt nicht nennen, aber aus der 9. Etage habe ich zwischendurch mal dran gedacht, mich einfach mal runterfallen zu lassen und einfach das vergessen oder wie auch immer. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Hast du denn diesen Freier? Hast du eine Beziehung dann gehabt mit dem Freier, mit dem Mann? Erstmal nicht. Erstmal wollte ich nur sein Geld. Und irgendwann, als er sich dann ein paar Wochen lang nicht mehr gemeldet hat, habe ich ihn vermisst. Ich wollte ihn unbedingt sehen und ich habe ihn immer wieder dann angerufen und dann hat er einfach zu mir gesagt, er entwickelt dann für mich auch Gefühle und entweder ich gehe da raus oder ich bleib da drin. Das heißt, ihr seid dann zusammengekommen? Wir sind zusammengekommen, wir waren 9 Jahre zusammen, haben eine Tochter. Ach, das ist ja eine schöne Geschichte. 9 Jahre wart ihr zusammen? Ja. Und ein Kind ist daraus sogar entstanden? Genau. Und er hat mir dann eine Ausbildung ermöglicht, Führerschein und Auto und wir waren super, super glücklich und mittlerweile, wir sind zwar jetzt getrennt leider, aber wir sind immer noch sehr gut befreundet. Und es besteht keine Gefahr mehr, dass du wieder in die alte Richtung zurückgehst? Ganz ehrlich, ich habe mich ja selbstständig gemacht. Ja. Im Kosmetikbereich. Ja. Zwischendurch hatte ich dann mal so in der Anfangszeit so Angst gehabt, dass meine Firma den Bach runterläuft. Da war halt eben so die Überlegung, um wieder eventuell zur Unterstützung von meiner Firma zurückzusteigen. Das ist aber nicht passiert, das ist nicht geschehen. Das ist nicht geschehen, nein. Ja. Nein, das ist Gott sei Dank nicht geschehen. Wie lange warst du eigentlich damals? Wir erlösen euch gleich von der Leitung. Wie lange warst du damals eigentlich in dem Milieu gewesen? 3 Jahre. 3 Jahre. Genau. Ja. Das ist ja eine schöne Geschichte. und ich wollte einfach nur Mut geben den Frauen, die da raus wollen. Es gibt immer einen Weg, weil viele denken, ich habe keine Arbeit und keine Wohnung. Ohne Wohnung keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung. Aber es gibt immer einen Weg und es gibt auch ganz, ganz, ganz liebe Freier. Ja. Julia, ich danke dir für deinen Anruf. Die Leitung war immer noch problematisch jetzt, aber wir haben dich verstanden mit so ein paar Wuschen zwischendurch, aber das war egal. Okay. Schön, dass wir noch haben reden können und ich wünsche dir alles Gute und nett, dass du dich nochmal gemeldet hast. Danke auch. Tschüss, auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören, tschüss. So, meine Lieben, wir entschuldigen uns nicht für die Leitung, können wir nichts für. Es gibt halt irgendwie schreckliche Leitungsverbindung und das ist dann für uns alle nicht so schön. Und daher mussten heute auch irgendwie ein paar Leute, ging es gar nicht. So, das war's für diese Woche von uns in der Technik. Heute Nacht Julia Jochum. Und ich sag euch jetzt nochmal unser Thema nächste Woche Mittwoch, unsere Themennacht. Das heißt das Thema, ich schäme mich für meinen Partner. Und ich möchte gern mit Leuten reden, die genau das sagen. Ich schäme mich, weil er schlechte Angewohnheiten hat, weil er unsauber ist, weil er lügt, betrügt, gewalttätig ist oder ein Verbrechen begangen hat. In der Nacht von Montag auf Dienstag wieder freie Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie gewohnt. Und ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende und freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin. Tschüss.